Ich will mich auf meine Warte stellen und auf den Wall treten, um auszuspähen, damit ich erfahre, was er mit mir reden und was er mir auf meine Beschwerde erwidern wird. Da antwortete mir Jahwe und sprach, schreibe das Gesicht nieder und bringe es deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen könne. Dennoch bewegt sich das Gesicht nach dem bestimmten Ziel und eilt dem Ende zu und trügt nicht. Wenn es verzieht, so harre seiner, denn es kommt gewiss und bleibt nicht aus. Fürwahr, in dem Vermessenen ist kein redlicher Sinn, aber der Fromme wird durch seinen Glauben am Leben bleiben, wehe über den Treulosen, den Mann, der begehrt und nicht satt wird, der wie die Hölle seinen Rachen aufsperrt und an Unersättlichkeit dem Tode gleicht, der alle Völker an sich zog und alle Nationen um sich versammelte. Werden nicht diese alle ein Spottlied auf ihn anstimmen und Stichelrede, Rätselsprüche in Bezug auf ihn? Man wird sagen, wehe über den, der fremdes Gut anhäuft, auf wie lange wohl? Und der sich mit Gepfändeter habe belastet. Werden sich nicht plötzlich deine Gläubiger erheben und deine Peiniger erwachen? Dann wirst du ihre Beute werden. Denn wie du viele Völker ausgeplündert hast, werden nun dich alle übrigen Völker ausplündern, wegen des vergossenen Menschenbluts und wegen der Gewalttaten an der Erde, wehe über den, der nach bösem Gewinne für sein Haus trachtet, um sein Nest in der Höhe anzulegen, um sich aus der Gewalt des Unglücks zu erretten. Du hast Enttäuschung für dein Haus beschlossen, nämlich viele Völker zu vernichten, während du gegen dein Leben frevelst. Denn die Steine werden aus der Wand herausschreien, und die Sparren aus dem Holzwerk werden ihnen Antwort geben. Wehe über den, der eine Stadt mit Blutvergießen baut und eine Ortschaft mit Frevel gründet. Kommt solches nicht von Jahwe der Heerscharen? Völker arbeiten fürs Feuer, und Nationen mühen sich ab für nichts. Denn die Erde wird von der Erkenntnis der Herrlichkeit Jahwes so voll werden, wie von den Wassern, die das Meer bedecken. Wehe über den, der seinen Genossen zu trinken gibt aus der Schale seines Ingrims und sie sogar trunken macht, um ihre Blöße zu beschauen. Du hast dich an Schande ersättigt und nicht an Ehre, trinke nun auch du und taumele. Der Becher in der rechten Jahwes kommt nun an dich und tiefe Schande über deine Herrlichkeit. Denn die Gewaltset am Libanon wird dich erdrücken und das Gemetzel unter den Tieren dir Schrecken einjagen, wegen des vergossenen Menschenbluts und wegen der Gewalttaten an der Erde, an der Stadt und allen ihren Bewohnern. Was hat je ein Schnitzbild genützt, dass sein Bildner es schnitzte? Was ein Gussbild und ein falscher Wahrsager, dass sein Bildner darauf vertraute, so dass er stumme Götter verfertigte? Wehe über den, der zum Holze spricht, erwache! Rege dich! Zum starren Stein. Sollte er Bescheid geben? Ist er doch in Gold und Silber gefasst, und keinerlei Geist belebt sein Inneres. Aber Jahwe in seinem heiligen Tempel, vor dem schweige die ganze Erde.